moyenne. Moyenne. Alors, je serais comptable, oui. Tout est en ordre. Moyenne. Bonjour, Madame Wagner. Wie geht es dir? Gut, Herr Braun. Und ihr? Es geht, merci. War das da der Wieder? Ja, tu es richtig flamm. What you have just heard is a typical bit of Luxembourgish dialogue. Hello, Mrs. Wagner. How do you do? Bonjour, Madame Wagner. Wie geht es dir? Fine, Mr. Braun. How do you do? Gut, Herr Braun. Und ihr? Not too bad, thanks. What the Luxembourgers really say is, it goes. It geht, merci. What a weather. Wetter staat a wieder. Yes, one really gets fed up. Ja, tu de richtig flem. The personal pronoun ihr, wie geht es ihr, is the dative case of dir, the polite you. For the familiar you, du, we get Bonjour, Cynthia. Wie geht es dir? Gut, Jean-Marie. Und dir? Please note that this dir has nothing to do with the dir nominative of the polite you. Wie heißt dir? Wie sie dir? Now, considering the weather of this first bit of dialogue, the best thing to do is to go to the pub and have a drink. Komm mir in a pot holen. Let's go and have a drink. The word pot is used both for a drink in general and for a glass of wine. A pot wein. A pot riesling. A pot rode wein. The riesling you know, rode wein is red wine and white wine is called weiße wein. A pot wein, a pot rode wein, a pot weiße wein. But Luxembourgers also use the diminutive form of pot quite frequently, usually meaning a glass of 0.2, a patchen, a patche wein, a patche rode wein, a patche weiße wein. And here comes the waiter. And hi, kommt der Garçon. Was trinkt ihr, wenn ich glift? What will you have, please? Ich will a beer. I'll have a beer. Ich will a Wasser. Water. Ein orange jus. Ein orange juice. Ein apple jus. Ein apple juice. Ein tomate jus. A tomato juice. Now with beer, you'll have to define whether you want a bottle of beer, ein flash beer, or a draft beer, where you have the choice between ein Humpen, 0.33, a mini, 0.25, or ein Flüt. Once more, ein Flaschbier, ein Humpen, ein Mini, ein Flüt. Bonjour, Monsieur. Was trinkt ihr, wenn ich glift? Hello, Sir. What will you have, please? Ich will einen Humpen. I'll have a beer. And dir, Madame? And you, Madame? Bringt mir ein Orangejus, wenn ich glift. Bring mir ein Orangejus, please. Ah, was hältst du, Jenny? And what will you have, Jenny? Kann ich einen Kaffee kriegen? Can I have a coffee? A coffee mit Milch und Zucker. Coffee with milk and sugar? Mat milch, me only zucker. With milk, but without sugar. We have used four different verbs here, which have practically the same function in the dialogue. Wat trinkt ihr? Drinken, to drink, is a regular verb. Ich will einen Humpen, which means I take a beer. And wat hältst du? Which is the same irregular verb in the second person singular. Bringt mir ein orange jus. Bring me an orange juice. The infinitive is bringen, to bring, a regular verb. Kann ich a coffee kriegen? Can I get a coffee? Kriegen, to get, is an irregular verb. A coffee mit Milch, with milk. A coffee only Zucker, without sugar. Me means but. Mit Milch, me only Zucker. So in the various persons we get, ich trinken, du drinks. Hien, sie hat, drinkt. Mir trinken, dir drinkt, sie trinken. Ich holen, du hölst, hien sie hat hölt, mir holen, dir holt, sie holen. Ich bringen, du bringst, hien sie hat bringt, mir bringen, dir bringt, sie bringen. Ich kriegen, du kriegst, hier sie hat krit, mir kriegen, dir krit, sie kriegen. Let's have this bit of dialogue once more. Bonjour, Monsieur. Was trinkt ihr, wenn ich glift? Ich will einen Humpen. An dir, Madame? Bringt mir ein orange jus. Please note that mir here is a dative case of the personal pronoun ich, I. Bringt mir ein orange jus. Ah, was hältst du, Jenny? Kann ich einen Kaffee kriegen, wenn ich glift? A coffee mit Milch und Zucker? Mit Milch, me ohne Zucker. 5 minutes later, the waiter is back. Hier ist ein Humpen, Monsieur. Here is your beer, sir. And hier ist ein orange jus für die Madame. And here is an orange juice for the lady. Hier ist dein Kaffee, Jenny. Here is your coffee, Jenny. Vielmals merci. Thanks a lot.